Tieren keine Menschen wie wir. Wisst ihr mal, Magnus Orell, Alter 33, was ist ihr Ausweis wert? Bringt er die Uhr zum Stehen, ist er ein Panzer gegen Geschoss und Kugeln. Wie ist der Name Magnus Orell, Alter 33? Was hat das zu sagen? Ihr sagt es nichts, als dass meine Zeit vergeht, dass verzweifelt ich eure Hilfe flehe. Wie ist der Name? Wie ist der Name?